FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Heute zum Thema Antisemitismus und Nationalismus. Die Judenfeindschaft im Allgemeinen hat, wie wir in vorherigen Sendungen zum Thema gesehen haben, durchaus heterogene Facetten, sodass sich hieran die Einsicht Nietzsches bewahrheitet, dass historische Begriffe sich nicht definieren lassen. Religionsabhängige Judenfeindschaft, sei es im christlichen, sei es im islamischen Raum, transformierte sich vom Ende des 18. bis zum 21. Jahrhundert in einer Weise in den modernen Antisemitismus, dass sowohl deren unabhängige Komponente als auch deren durch historische Begegnung produzierte wechselseitige Durchdringung hervortreten. Die Modernisierung der Judenfeindschaft, des Antisemitismus, steht in einem Kontext, in dem durchaus transnational Judenemanzipation und Säkularisierung der Judenfeindschaft hineinkommen. Die alte christliche Rationalisierung des Hasses, Vorwürfe der Hostienschändung, Gottesmord und so weiter, können in Buchreligionen, in denen Jesus nicht als Messias gilt, wie wir betont haben, keine Rolle spielen. Zu spezifische Definitionen würden dann die Judenfeindschaft, wie sie innerhalb der Institutionen des Semitums vorkommt, aus dem Blick kommen. Propagandaschriften, die sich wie der Talmud-Jude von August Rohling oder die Protokolle der Weisen von Zion, auch kurz nach der Verfassung in arabischen Übersetzungen auch verbreitet, bereiteten langsam die Ehe zwischen Nationalsozialismus und Islam in Sachen Antisemitismus vor. Das ist keine Übertreibung, da ja auch der nationalsozialistische Sprachgebrauch, um deren muslimische Brüder willen, sich geändert hat. Am 17. Mai 1943 schreibt Hans Hagemeyer für den Leiter des Aufgabengebiets überstaatliche Mächte, Rose, die folgende Aktennotiz an Dr. Köppen. Aktennotiz für Dr. Köppen. Mit der Bitte, sie dem Reichsleiter zur weiteren Veranlassung vorzulegen. Beim Besuch des Großmufti beim Reichsleiter Rosenberg versprach dieser, an die Presse einen Hinweis zu geben, wonach in Zukunft die Bezeichnung Antisemitismus zu unterbleiben hat. Mit der Verwendung dieses Wortes wird immer die arabische Welt getroffen, die nach Aussagen des Großmufti überwiegend deutschfreundlich ist. Das feindliche Ausland benutzt den Hinweis, dass wir mit dem Wort Antisemitismus arbeiten und damit auch bekunden wollen, dass wir die Araber mit den Juden in einen Topf werfen. Gezeichnet Hans Hagemeyer, Dienstleiter. Die Herkunft des Wortes Antisemitismus im 19. Jahrhundert haben wir bereits angesprochen. Anfänglich waren auch arabischsprachige Menschen unter Semit gefasst, aber mit Nachdruck dennoch die Juden hervorgehoben worden, sodass der Wortgebrauch durchaus einer Säkularisierung der Judenfeindschaft entsprang. Die Nazis machten sich nun Sorgen darum, dass auch ihre arabischen Antisemitenfreunde als antisemitisch bezeichnet werden. Diese sprachliche Besonderheit ist es ja dann auch, die bis heute es schwierig macht, die neuere Judenfeindschaft auf einen Generalnenner zu bringen, indem man zum Beispiel Antisemitismus als Abneigung und Feindseligkeit gegenüber den Juden quasi lexikalisch definiert. Man könnte fast denken, so wäre wenigstens ein gemeinsamer Nenner gefunden worden. Aber gerade der moderne Antisemitismus kommt, nicht durchgehend, aber auch ohne die psychologische Komponente des Judenhasses aus, weil er einen eigentümlichen abstrakten Charakter bekommt. Insbesondere auch gerade da, wo er mehr oder weniger bewusst politisch eingesetzt wird. Antisemitismus als die Gesamtheit judenfeindlicher Äußerungen, Tendenzen, Ressentiments, Haltungen und Handlungen, unabhängig von ihren religiösen, rassistischen, sozialen und sonstigen Motiven zu bestimmen, wäre dann ein noch abstrakterer Nenner, der dann allerdings letztlich Judenfeindschaft und Antisemitismus gleichsetzt. In einem weiteren Schritt wird dann allerdings Antisemitismus ganz willkürlich, so jedenfalls bei Frank Benz, als ein gesellschaftliches Phänomen verstanden, das als Paradigma für Bildung von Vorurteilen und politische Instrumentalisierung daraus resultierender Feindbilder dient. Antisemitismus rückt dann in verharmlosender Weise in die Nähe von Vorurteilen und Sündenbock-Theorien und kann dann von anderen gegensätzlichen Phänomenen wie Rassismus kaum noch unterschieden werden. Wir haben es in diversen Diskussionen dann ja auch gesehen, dass dann plötzlich eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und auch tendenziell bei Benz die Muslime die eigentlichen Juden seien, die vom Antisemitismus getroffen werden. Kritik an muslimischen Antisemitismus wird dann als Islamophobie gebrandmarkt, um diese unmöglich zu machen. Dass das so nicht geht, dafür spricht ja auch schon der Antizionismus, wie er von Alfred Rosenberg und Hitler vertreten wurde, die ja den Islam als natürlichen Bündnispartner ansahen. Rosenberg, mehr ein Antisemit des Gefühls, war genauso wenig wie sein Freund Adolf Hitler islamfeindlich. Sie bemühten sich sogar nicht religionsfeindlich zu erscheinen, wie andere Antisemiten auch. Dass ich das nicht nachlässig oder fahrlässig sage, muss ich nun ausführlich dokumentieren, wozu ich den Umweg gehe über Hitler, der zum Ende des Ersten Weltkrieges von seinen militärischen Vorgesetzten den Auftrag bekommen hat, ein Gutachten über Antisemitismus zu schreiben. Aus dieser Perspektive wird sowohl der Wortgebrauch Antisemitismus unter Bezug zum Nationalismus deutlich, der heute Thema sein wird. Das Gutachten ist auch als Brief an Gemlich bekannt. Also Hitler an Gemlich, München, 16. September 1919. Die orthografischen und Tippfehler übersehe ich mal, da man sie sich nur in der schriftlichen Fassung angucken könnte. Hier wird der Ausdruck Antisemitismus der Vernunft verwendet, der einen Antisemitismus auch ohne Hass formuliert und ein nicht relatives Freund-Feind-Verhältnis signalisiert, wie Carl Schmitt ihn übrigens später in seinem Begriff des Politischen in der nicht so verbreiteten und bekannten Fassung von 1933 auch geprägt hat. Nun aber zu diesem Gutachten von Hitler. Gutachten über den Antisemitismus 1919, erstellt im Auftrag seiner militärischen Vorgesetzten. Wenn die Gefahr, die das Judentum für unser Volk heute bildet, seinen Ausdruck findet in einer nicht wegzuleugnenden Abneigung großer Teile unseres Volkes, so ist die Ursache dieser Abneigung meist nicht zu suchen in der klaren Erkenntnis des bewusst oder unbewusst planmäßig verderblichen Wirkens der Juden als Gesamtheit auf unsere Nation, sondern sie entsteht meist durch den persönlichen Verkehr unter dem Eindruck, den der Jude als Einzelner zurücklässt und der fast stets ein ungünstiger ist. Dadurch erhält der Antisemitismus nur zu leicht den Charakter einer bloßen Gefühlserscheinung. Und doch ist dies unrichtig. Der Antisemitismus als politische Bewegung darf nicht und kann nicht bestimmt werden durch Momente des Gefühls, sondern durch die Erkenntnis von Tatsachen. Tatsachen aber sind, zunächst ist das Judentum unbedingt eine Rasse und nicht Religionsgenossenschaft. Und der Jude selbst bezeichnet sich nie als jüdischen Deutschen, jüdischen Polen oder etwa jüdischen Amerikaner, sondern stets als deutschen, polnischen oder amerikanischen Juden. Noch nie hat der Jude von fremden Völkern, in deren Mitte er lebt, viel mehr angenommen als die Sprache. Und so wenig ein Deutscher, der in Frankreich gezwungen ist, sich der französischen Sprache zu bedienen, im Italienischen der italienischen und in China der chinesischen, dadurch zum Franzosen, Italiener oder gar Chinesen wird, so wenig kann man einen Juden, der nun mal unter uns lebt und dadurch gezwungen, sich der deutschen Sprache bedient, deshalb einen Deutschen nennen. Und selbst der mosaische Glaube kann, so groß auch seine Bedeutung für die Erhaltung dieser Rasse sein mag, nicht als ausschließlich bestimmend für die Frage, ob Jude oder Nicht-Jude gelten. Es gibt kaum eine Rasse, deren Mitglieder ausnahmslos einer einzigen bestimmten Religion angehören. Durch tausendjährige Inzucht, häufig vorgenommen im engsten Kreise, hat der Jude im Allgemeinen seine Rasse und ihre Eigenarten schärfer bewahrt als zahlreiche der Völker, unter denen er lebt. Und damit ergibt sich die Tatsache, dass zwischen uns eine nicht-deutsche fremde Rasse lebt, nicht gewillt und auch nicht imstande, ihre Rasseneigenarten zu opfern, ihr eigenes Fühlen, Denken und Streben zu verleugnen und die dennoch politisch alle Rechte besitzt, wie wir selber. Bewegt sich schon das Gefühl der Juden im rein materiellen, so noch mehr sein Denken und Streben. Der Tanz ums goldene Kalb wird zum erbarmungslosen Kampf um alle jene Güter, die nach unserem inneren Gefühl nicht die höchsten und einzig erstrebenswerten auf dieser Erde sein sollen. Der Wert des Einzelnen wird nicht mehr bestimmt durch seinen Charakter, der Bedeutung seiner Leistungen für die Gesamtheit, sondern ausschließlich durch die Größe seines Vermögens, durch sein Geld. Die Höhe der Nation soll nicht mehr gemessen werden nach der Summe ihrer sittlichen und geistigen Kräfte, sondern nur mehr nach dem Reichtum ihrer materiellen Güter. Aus diesem Fühlen ergibt sich jenes Denken und Streben nach Geld und Macht, die diese schützt, das den Juden skrupellos werden lässt, in der Wahl der Mittel, erbarmungslos in ihrer Verwendung zu diesem Zweck. Er winselt im autokratisch regierten Staat um die Gunst der Majestät des Fürsten und missbraucht sie als Blutegel an seinen Völkern. Er buhlt in der Demokratie um die Gunst der Masse, kriecht vor der Majestät des Volkes und kennt doch nur die Majestät des Geldes. Er zerstört den Charakter des Fürsten durch byzantinische Schmeichelei, den nationalen Stolz, die Kraft eines Volkes durch Spott und schamloses Erziehen zum Laster. Sein Mittel zum Kampf ist jene öffentliche Meinung, die nie ausgedrückt wird durch die Presse, wohl aber immer durch sie geführt und gefälscht wird. Seine Macht ist die Macht des Geldes, das sich in Form des Zinses in seinen Händen mühe- und endlos vermehrt und den Völkern jenes gefährlichste Joch aufzwingt, das sie seinen anfänglichen goldigen Schimmers wegen so schwer in seinen späteren traurigen Folgen zu erkennen vermögen. Alles, was Menschen zu höheren Streben lässt, sei es Religion, Sozialismus, Demokratie, es ist alles nur Mittel zum Zweck, Geld und Herrschgier zu befriedigen. Sein Wirken wird in seinen Folgen zur Rassentuberkulose der Völker. Und daraus ergibt sich Folgendes. Der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen letzten Ausdruck finden in der Form von Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden, die er zum Unterschied der anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt. Fremdengesetzgebung. Sein letztes Ziel aber muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein. Zu beiden ist nur fähig eine Regierung nationaler Kraft und niemals eine Regierung nationaler Ohnmacht. Die Republik in Deutschland verdankt ihre Geburt nicht dem einheitlichen nationalen Willen unseres Volkes, sondern der schlauen Verwertung einer Reihe von Umständen, die man zusammengefasst sich in tiefer allgemeiner Unzufriedenheit äußerten. Diese Umstände jedoch waren unabhängig von der Staatsform und sind auch heute noch wirksam. Ja, mehr noch als früher. So erkennt denn auch schon ein großer Teil unseres Volkes, dass nicht die geänderte Staatsform als solche unsere Lage zu ändern und bessern vermag, sondern nur eine Wiedergeburt der sittlichen und geistigen Kräfte der Nation. Und diese Wiedergeburt wird nicht in die Wege geleitet durch eine Staatsführung unverantwortlicher Marionetten unter dem Einfluss bestimmter Parteidogmen, einer unverantwortlichen Presse durch Phrasen und Schlagwörter internationaler Prägung, sondern nur durch rücksichtslosen Einsatz national gesinnter Führerpersönlichkeiten mit innerlichem Verantwortungsgefühl. Diese Tatsache jedoch raubt der Republik die innere Unterstützung der vor allem so nötigen geistigen Kräfte der Nation. Und so sind die heutigen Führer des Staates gezwungen, sich Unterstützung zu suchen bei jenen, die ausschließlich Nutzen aus der Neubildung der deutschen Verhältnisse zogen und ziehen, und die aus diesem Grunde ja auch die treibenden Kräfte der Revolution waren, den Juden. ohne Rücksicht auf die auch von den heutigen Führern sicher erkannte Gefahr des Judentums, Beweis dafür sind verschiedene Aussprüche der Zeit leitender Persönlichkeiten, sind sie gezwungen, die ihnen zum eigenen Vorteil von den Juden bereitwillig gewährte Unterstützung anzunehmen und damit auch die geforderte Gegenleistung zu bringen. Und dieser Gegendienst besteht nicht nur in jeder möglichen Förderung des Judentums überhaupt, sondern vor allem in der Verhinderung des Kampfes des betrogenen Volkes gegen seine Betrüger, in der Unterbindung der antisemitischen Bewegung. Mit vorzüglicher Hochachtung, Adolf Hitler. Das war also dieser berühmte Brief an Gemlich, 1919 geschrieben. Wir können hier bereits zum Ende des Ersten Weltkriegs, wenn auch noch lange nicht allgemein verbreitet, einen Antisemitismus erkennen, der Ausdruck eines völkisch-nationalen Identitätsbildungsprozesses ist. Ein nationalistischer Antisemitismus kann als die Form der Judenfeindschaft bezeichnet werden, in der das nationale Selbstverständnis wesentlich durch absolute Abgrenzung von Menschen, die als Juden eingebildet vorgestellt werden, bezeichnet werden. Jakob Katz weist auf einen Gesichtspunkt hin, den wir bei der Betrachtung des Nationsbegriffs, dem Nationalismus, einbeziehen müssen, wenn wir ihn auf den Antisemitismus beziehen. Ich zitiere Katz: Das gleichzeitige Erscheinen des modernen Nationalismus mit der Emanzipation der Juden ist keine zufällige historische Koinzidenz. Die Umwälzung im Leben des modernen Staates und der modernen Gesellschaft wurden beide ungefähr zur selben Zeit ins Leben gerufen. Die soeben emanzipierten Juden haben sich auf jeden Fall mit Begeisterung der nationalen Bewegung angeschlossen. Sie nahmen freudigen Anteil an den Befreiungskämpfen und nationalen Aufständen in Frankreich, Deutschland, Polen und Ungarn. Rückblickend fällt es uns leicht zu urteilen, dass die rasche Identifizierung mit den nationalen Belangen der Umgebung offen als Mittel zur Legitimierung der soeben erhaltenen Rechte dienen sollte. Aber subjektiv wurde die Idee des jeweils adoptierten Nationalismus ehrlich empfunden und die Opfer des Patriotismus freudig dargebracht. Nationalismus ist eine Ideologie, die territorial oder ethnisch auf Nation oder den Nationalstaat ausgerichtet ist. Wo sie territorial ausgerichtet ist, kann sie holistisch oder individualistisch sein. Ethnisch und Individualismus schließen sich aus, sodass es demnach drei Grundtypen von Nationen gibt, die in etwa der englischen Variante, also individualistisch und territorial, der französischen territorial und holistisch und der deutschen holistisch und ethnisch entsprechen. Das sind nur Idealtypen, also Idealisierungen. In allen diesen Gesellschaften gibt es auch die anderen Typen in bestimmten Bewegungen. Und es wäre jetzt zu kompliziert, das jetzt alles zu differenzieren. Dann würden wir nächste Woche noch hier sitzen. Ich unterscheide, um mehr Aspekte des Nationalismus einzufangen, einen ursprünglichen, primären Nationalismus, der die Vorstellung Nation begründet, oder von einem sekundären Nationalismus, der die bewusste Identifikation und Solidarisierung mit einer vorgestellten Gemeinschaft voraussetzt. Beim ursprünglichen Nationalismus ist Nation noch ein Erwartungsbegriff. Am sekundären ist die Realabstraktion, also eine Abstraktion, die sich schon in der gesellschaftlichen Praxis etabliert hat. Max Weber war wohl einer der Ersten, der eingesehen hat, dass Nation nicht nur empirische Gemeinsamkeiten nicht durch empirische Gemeinsamkeiten begründet wird und Nation als ein Begriff exponiert, der, wenn überhaupt, so Weber, eindeutig dann jedenfalls nicht nach empirischen gemeinsamen Qualitäten der ihr zugerechneten definiert werden kann. Er besagt, im Sinne derer, die ihn jeweils gebrauchen, zunächst unzweifelhaft, dass gewisse Menschengruppen ein spezifisches Solidaritätsempfinden anderen gegenüber zuzumuten sei. Gehört also der Wertsphäre an. Unter anderem Benedict Anderson knüpft an diese soziologische Begriffsexposition an, indem er Nation auffasst als rein kommunikativ hergestelltes gedankliches Konstrukt, als vorgestellte politische Gemeinschaft. Damit ist als ein erster Schritt die Suche nach irgendwelchen faktisch vorhandenen Gemeinsamkeiten, die zu nichts führte, prinzipiell aufgegeben. Der Frankfurter Soziologe Eugen Lemberg ist von dieser Auffassung auch nicht weit entfernt und konkretisiert das noch ein wenig. Was also die Nation zu Nationen macht, oder allgemeiner gesagt, große gesellschaftliche Gruppen zu selbstbewussten, aktionsfähigen, nationalen oder nationähnlichen Gemeinschaften bindet und von ihrer Umwelt abgrenzt, das ist nicht die Gemeinsamkeit irgendeines Merkmals, die Gleichheit der Sprache, der Abstammung, des Charakters, der Kultur oder der Unterstellung unter eine gemeinsame Staatsgewalt, sondern umgekehrt. Ein System von Vorstellungen, Wertungen und Normen, ein Welt- und Gesellschaftsbild, und das bedeutet eine Ideologie, die eine durch irgendeines der erwähnten Merkmale gekennzeichnete Großgruppe ihrer Zusammengehörigkeit bewusst macht und dieser Zusammengehörigkeit einen besonderen Wert zuschreibt, mit anderen Worten, diese Großgruppe integriert und gegen ihre Umwelt abgrenzt. Also Vorstellungen machen die Nation aus, aber alle gesellschaftlichen Praktiken basieren ja auf Vorstellungen. Nicht? Selbst in der Arbeit, in der materiellen Produktion werden Vorstellungen in die Welt umgesetzt. Vorgestellte oder eingebildete Gemeinschaften hat es historisch in diversen Kontexten gegeben, ohne dass man solche kulturelle oder religiösen Gemeinschaften als Nation bezeichnet hätte. Diese entspringt nicht den traditionellen Vergesellschaftungen oder Vergemeinschaftungen, sondern der kapitalistischen via moderna, der Entwicklung einer antagonistischen Gesellschaft, in der die Identität, die durch die nationalistischen Vorstellungen ursprünglich hergestellt und später dann reproduziert werden soll, in der gesellschaftlichen Praxis dauerhaft in Frage gestellt wird und durch die realen gesellschaftlichen Verhältnisse konterkariert wird. Die Einheit, die hier hergestellt wird, ist somit prekär und es bedarf einer wiederkehrenden Mobilisation der Vorstellung, gar einer Dauermobilisation, die immer wieder die imaginäre Einheit oder Gemeinschaftlichkeit herstellt, die in einer antagonistischen Gesellschaft gar nicht existieren könnte. Dauermobilisation gehört Friedrich Hacker, dem bekannten Aggressionstheoretiker, zufolge auch allgemein zum Kennzeichen faschistischer Bewegungen, die auch deswegen anschlussfähig sind für die Tendenz des kapitalistischen Systems als politischem Verhältnis des Kapitals, wie es sich als Nationalstaat etabliert. Die Systemtheorie Luhmanns sieht hier zu Recht eine Verarbeitung der Komplexität der Gesellschaft, die sich von hierarchischen Gesellschaften unterscheidet. Ich zitiere Niklas Luhmann: Die moderne Gesellschaft ist durch die Umstellung auf funktionale Differenzierung so komplex geworden, dass sie nicht mehr als Einheit repräsentiert werden kann. Sie hat weder eine Spitze noch eine Mitte. Daran scheitern letztlich wohl alle Versuche, in einer kollektiven Identität Anhaltspunkte für individuelle Identitätsbildung zu gewinnen. Kollektive Identität im Sinne von wirklicher Identität oder realer Gemeinschaft besteht in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft nicht. Sie ist Sache der Identifikation, die immer prekär, das heißt eine semantische Fiktion, bleibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie ähnlich wie semantische Fiktion der politisch-ökonomischen Sphäre nicht wirksam und geschichtskonstitutiv wären. Die Identität der Individuen zwischen ihnen und dem Staat wird dadurch hergestellt. Hierbei läuft es darauf hinaus, dass die Nation letztlich nicht mehr bewusst konstituiert wird, sondern vorausgesetzt wird und dabei tendenziell den Rang einer Gewissheit und einer nicht hintergehbaren Letztinstanz gewinnt. Wir haben hier eine grundsätzliche Paradoxie, dass gesellschaftliche Einheit nur simuliert wird, während die reale Gesellschaft durchgehend diese Einheit konterkariert. Das unterscheidet Nation oder Volk von anderen eingebildeten Gemeinschaften religiöser oder kultureller Art, denen die sich die Nation in allen ihren Varianten auch entgegensetzt. Auch dort, wo sie sich auf kulturelle oder religiöse Vergemeinschaftungen beruft. Welche Rolle der Antisemitismus, die nationale Judenfeindschaft hierbei spielt, wird deutlich, wenn man auf die ständigen Mobilmachungen im Namen von Volk und Nation sich klar macht. Wir haben da vier Elemente: die Inszenierung von Gemeinschaft, die Naturalisierung und Ethnisierung von Gemeinschaft, die Konstruktion einer Nationalgeschichte und viertens die Selbstidentifikation durch Feindmarkierung. Von dem ersten Punkt der Inszenierung der Gemeinschaft war schon die Rede. Der zweite Punkt der Naturalisierung und Ethnisierung variiert hinsichtlich der drei Grundtypen von Nation. Also Jus Soli, das Geburtsortsprinzip, und Jus Sanguinis, das Abstammungsprinzip, unterscheiden sich ja schon mal, nicht? Je nachdem, ob Blut oder Boden zum Kriterium genommen wird. Nicht? Wir haben ja einerseits die territorialen Definitionen von Nationen. Das geht Völkern, die so etwas noch nicht ausgebildet haben, natürlich nicht. Da wird sie dann ethnisch, nicht? Oder eben halt durch das Blut bestimmt. Die Fürstentümer zersplitterter Länder konnten keine auf dem Territorium basierenden Vorstellungen von Nationen ausbilden, sondern bildeten vornehmlich ethnische, völkische, rassistische Vorstellungen aus. Die Konstruktion der Nationalgeschichte macht sich die konservative Geschichtswissenschaft zu eigen. Hierbei spielt die Geschichte der Kriege und Konflikte eine große Rolle. Und das wäre der für uns wichtige Gesichtspunkt, in dem auch der Antisemitismus eine Funktion hat, nämlich die der Selbstidentifikation und Feindmarkierung, die sich in einer Einheit befindet. Wenn heute gefragt wird, ob das Christentum zu Deutschland gehört, oder behauptet wird, der Islam gehört zu Deutschland, beides macht nach meiner Auffassung noch nicht einmal einen rationalen Sinn. Weder These noch Antithese machen hierbei Sinn. Nicht, was soll denn das sein? Nationale und religiöse Gemeinschaft schließen sich im modernen Nationalstaat gerade aus. Das hängt auch damit zusammen, was Thomas Nipperdey auf die Formel brachte hinsichtlich von Nation und Nationalismus. Das Religiöse wird im Nationalen säkularisiert, das Säkulare sakralisiert. Das bedeutet, dass der Nationalismus zum Religionsersatz wird. Wir werden gleich noch im muslimischen Raum sehen, dass es da auch eine Mischform wiederum gibt. Ein moderner Nationalstaat ist säkular laizistisch. Kirchenstaaten oder islamische Staaten sind mit gleich welchem Projekt der Moderne nicht vereinbar. Es darf Muslime, Christen und Juden darin nicht geben, aber nicht die Herrschaft religiöser Gesetze die Verfassung ersetzen. Nicht? Es darf also Muslime, Christen, Juden und noch Buddhisten und was weiß ich noch in so einem Staat geben, aber was es nicht geben darf, ist die Herrschaft religiöser Gesetze, wenn sie die Verfassung ersetzt. Es ist also auch kein Zufall, wie wir eingangs von Jakob Katz lernten, dass die Entwicklung des Nationalismus und die Judenemanzipation eng miteinander zusammengehören. Zum Teil kam es auch nicht zur Emanzipation, sondern zur Assimilation. Bei Assimilation mag man an den Satz denken aus Star Trek, nicht, der von den Borg ausgegeben wird, nicht? Sie werden assimiliert, Widerstand ist zwecklos. Letztlich wären die Juden dann keine Juden mehr. Auf der anderen Seite hat sich durch die Emanzipation auch das Judentum verändert. Neben der Orthodoxie gab es dann reformierte und liberale Strömungen und noch viele andere konservative, dann konstruktionistische und so weiter, die mit dem laizistischen Staat kaum in Konflikt geraten hätten müssen. Die religiöse Judenfeindschaft wurde ja dadurch auch durch den modernen Antisemitismus verdrängt und die alten Elemente in einer manchmal paradoxen Weise in den Antisemitismus integriert. Was mit dem modernen Staat nicht konformiert, spielt dann nur noch als Religionsfreiheit noch eine Rolle, so dass Religion zur Privatsache wurde. In diesem Kontext steht auch die Entstehung eines Begriffs bzw. dessen moderne Ausformung, der da Minderheit. Minderheit in diesem Sinne ist unlösbar verbunden mit der Entwicklung der modernen Welt. Somit sind dann nicht mehr bloß einzelne Menschen, sondern ganze Gruppen im Rahmen des Ganzen marginal. Die Frage ist dann, sind diese Egalität oder innerhalb einer Hierarchie angesiedelt? Wenn allerdings schon die Nation eine vorgestellte Einheit oder Gemeinschaft darstellt, geht das für die Minderheiten, von denen sie sich ausgrenzt, nicht auch? Das ist der Fall. Und die diskriminierenden Ideologien, etwa der Antisemitismus, sagt mehr über die Vorstellungen der Antisemiten aus als über Juden. Projektion ist auch die typische Pathologie der modernen Judenfeindschaft. Nationalisten, die nicht die Nation mehr als bloßen Erwartungsbegriff verstehen, können die Nation als etwas Selbstverständliches ansehen. Der Ausdruck eines schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte bestehenden Solidaritätsempfindens, eines Gefühls der Zusammengehörigkeit. Aber es bedarf solcher Gefühle ja gar nicht, wenn es nicht so wäre, dass es mit der Zusammengehörigkeit gar nicht so weit her ist. Je mehr ein bloß konstitutioneller Nationalismus verfällt, also der französischen Revolution, nicht? Der dritte Stand ist die vollständige Nation, hieß es bei Emmanuel Sieyès. Also je mehr ein bloß konstitutioneller Nationalismus verfällt, weil die antagonistische Gesellschaft krisenhaft auseinanderdriftet und die sozialen Spannungen sich verstärken, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich Gruppen finden, die, um die Worte eines chilenischen Diktators zu variieren, die meinen, die Demokratie müsse zur Auffrischung der Solidarität mal wieder mit Blut gebadet werden. Das hängt damit zusammen, dass die Vorstellung von Nation ein Produkt des Zerfalls des christlich-mittelalterlichen Universalismus gewesen war, aus dem zunächst einmal diverse Patrimonialstaaten, eine Vielzahl dynastischer und zentralistischer, also absolutistischer Staaten erwachsen waren. Diese sehr unterschiedlichen europäischen Königtümer waren eine Vorstufe auf dem Weg zum Nationalstaat, in dem teilweise schon liberale Freiheitsrechte als Bürgerrechte institutionalisiert wurden. Der progressiv-liberale Nationalstaat und sein rationalistischer Säkularismus waren eine Geburt der Aufklärung. Der Nationalismustheoretiker Benedikt Anderson schreibt, das 18. Jahrhundert markiert in Westeuropa nicht nur die Morgenröte des Zeitalters des Nationalismus, sondern auch die Abenddämmerung religiöser Denkweisen. Das Jahrhundert der Aufklärung des rationalistischen Säkularismus brachte auch seine eigene moderne Dunkelheit mit sich. Mit dem Verfall der Religiosität verschwand das Leid, in das der Glaube eine Ordnung gebracht hatte, keineswegs. Der Zusammenbruch des Paradieses macht den Tod willkürlich und überführt jeden Erlösungsgedanken der Absurdität. Notwendig wurde somit eine Umwandlung des Unausweichlichen in Kontinuität, der Kontingenz zum Sinn. Hierzu waren und sind nur wenige Dinge geeigneter als die Idee der Nation. 1789, das symbolische Datum der Französischen Revolution, kommt es zu einer ersten kurzen Verwirklichung des Nationalstaats, der einer modernen Vorstellung eines liberalen Rechtsstaats schon nahe kommt. Die folgende Expansion durch Napoleon, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker weltweit erkämpfen vorgab, schuf einen Typus des Nationalismus, der sich vom konstitutionellen Nationalismus, der im dritten Stand die vollständige Nation sah, sich unterschied und als Reflex durchaus andere Nationalismen generierte, der deutsche, spanische und russische Nationalismus zum Beispiel, der sich dann nicht nur gegen Frankreich, sondern auch gegen die Ideale und Errungenschaften der Revolution richtete. Der Nationalismus der Französischen Revolution schlug um in einen Konternationalismus, der alles andere als fortschrittlich im Sinne der Emanzipation war. Bassam Tibi beschreibt dies. Der deutsche Nationalismus war romantisch, irrational und antiliberal. Er verwarf die Aufklärung und verurteilte ihre Ideale als importierte. Er flüchtete in die Vergangenheit, glorifizierte sie und verklärte sie metaphysisch. Dieser Konternationalismus ist der ideologische Ausdruck der politischen Rückständigkeit Deutschlands. Er ist eine irrationale Antwort auf eine rationale Herausforderung. Der deutsche Nationalismus bestand in einer Erhebung des Deutschtums über andere Volkstümer und begann erst einmal mit einer xenophoben, insbesondere frankophoben Stoßrichtung. Und hier konnten die mehr oder weniger latenten antisemitischen Strömungen in der Bevölkerung des Deutschen Kaiserreiches sich voll entwickeln. Entsprechend wurde die in der Aufklärung und im deutschen Idealismus vorliegenden judenfeindlichen Versatzstücke auch gegen deren Urheber bzw. über sie hinausgehend wirkungsmächtig. Für die Abgrenzung konnte der Jude als innerer und äußerer Feind, national und internationaler Feind, eine wichtige Funktion für den Nationalismus erfüllen. Denn wer konnte schon gleichzeitig innerer wie äußerer Feind sein? Der Antisemitismus des Deutschen Kaiserreichs beweist so sehr schnell einen neuen Typ von Judenfeindlichkeit, der nicht mehr vorrangig religiös motiviert war, der sich politisch organisierte und dann schließlich völkisch-nationalistisch, das heißt rassistisch, begründete. Der Konternationalismus als Feind des frühen liberalen Nationalismus führte so zur Verfestigung antisemitischer Denkformen im ganzen Europa des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber die napoleonischen Feldzüge erreichten auch den arabischen Raum, zu dem wir jetzt mal kurz übergehen. Also, dass der Einfluss des Nationalismus auch die Entstehung des arabischen Nationalismus beeinflusste. Das Unvermögen der islamischen Welt, sich gegenüber dem europäischen Nationalismus zu behaupten, führte dazu, diesen zum wesentlichen Bestandteil des eigenen Denkens zu machen. Spätestens gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in den Rahmen der modernistischen Richtung des Salafismus, es gibt da also verschiedene Varianten, denen wir heute kennen, das ist dann nochmal etwas ganz anderes, geriet der arabische Nationalismus unter Einfluss europäischen Gedankenguts. Auch hier finden wir in Europa im arabischen Nationalismus eine antiwestliche und antikoloniale Ideologie konternationalistischer Natur. Also eine Parallele zwischen dem der französischen Revolution entgegengesetzten Nationalismus und dem arabischen Nationalismus. Der arabische orientiert sich am deutschen Konternationalismus als Vorbild und schlägt so auch eine apologetische, reaktionäre, völkische und zuweilen aggressive Richtung ein, in denen sich deutsche Nationalsozialisten durchaus wiedererkannten. Es gab also nicht nur in Europa einen Richtungswechsel, sondern auch eine arabische Affinität zum deutschen Typus des Nationalismus, der auf vergleichbare Umstände deutet. Auch der arabische Nationalismus kann sich nicht primär über territoriale Grenzen und Souveränität definieren, sondern ist auf ein ähnliches Konglomerat aus Blut- und Abstammungsmythen angewiesen. Davon weicht als Antwort auf die britische Besetzung Ägyptens 1882 der ägyptische Nationalismus etwas vom übrigen arabischen Konternationalismus ab. Es ist Horiani zufolge der Versuch, die britische Herrschaft zu beschränken oder zu beenden. Also Hurani heißt er, die Geschichte der arabischen Völker. Und er hatte spezifisch ägyptische und weniger arabische oder osmanische Inhalte. Er ist aber nicht toto coelo, also vollständig vom übrigen arabischen Nationalismus unterschieden, denn er bezieht sich auch auf eine modernistische Variante des Salafismus. Europa ist darin nicht nur das politische Feindbild, sondern auch Vorbild in Fragen des politischen Systems und liberaler Freiheiten, wie etwa die Ausrichtung von Mustafa Kamil, einem der wichtigsten Vertreter des ägyptischen Nationalismus, mit großem journalistischen Einfluss und wohl auch politischen Einfluss. Die ägyptische Nation gilt da, wie bei dem deutschen Idealisten Fichte, als Teil eines größeren Ganzen, das osmanisch, muslimisch und östlich geprägt ist. Die gleichzeitige Anlehnung an die westliche Zivilisation macht allerdings den Bezug auf den Islam schwierig, da dieser einer entsprechenden Interpretation bedarf. Mustafa Kamil vertritt daher auch mehr einen inklusiven territorialen Typus von Nationalismus, der das Dazugehörigkeitsmerkmal zur ägyptischen Nation geografisch fasst. Alle, die auf ägyptischem Boden leben, gehören somit dazu. Das entspricht also dem Jus Soli, wie wir ihn auch in Europa kennen. Nur in Deutschland nicht. Aber dieser arabische Nationalismus entwickelte sich im Bezugsrahmen der osmanischen Oberherrschaft über die arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches. Dieser verschärfte sich nach der jungtürkischen Revolution 1908, die zu einer größeren Zentralisierung führte, die den Widerstand der Araber hervorrief. Wir werden noch in einer weiteren Sendung sehen, dass sich dann ja auch unter nationalsozialistischem Einfluss die Muslimbrüderschaften fortentwickelten, die mehr der antimodernistischen Ausrichtung der Salafisten angehörten. Die Entwicklung war nicht so geradlinig, wie man sie dann im Nachhinein deuten könnte. Das Ziel der arabischen nationalistischen Bewegung war durchaus eine nach westlichem Vorbild geprägter Nationalstaat mit sogar mit liberalen Freiheiten. Und hier spielte auch noch eine Rolle, dass solche modernistischen Intellektuellen, wozu auch vor allem arabische Christen, teilweise sogar Juden gehörten, für die als religiöse Minderheiten die Vorstellung einer säkular ausgerichteten arabischen Nation attraktiv erschien. Aber dies war nicht alles. Es gab auch Auseinandersetzungen privilegierter und nicht privilegierter Schichten der arabischen Eliten des Osmanischen Reiches, so dass der arabische Nationalismus wohl eher den Charakter einer multidimensionalen Bewegung hat, die kulturelle, soziale und politische Aspekte umfasst. Die Auseinandersetzung mit dem Zionismus spielt übrigens hier noch kaum eine Rolle bei der Entstehung des arabischen Nationalismus. Das gilt allerdings vor allem bis zum Ersten Weltkrieg, dann wird innerhalb des Salafismus der Modernismus, also den modernen modernistischen Salafismus, durch eine Rückwendung zu den Altvorderern wird das dann verdrängt. Die Theorie des Fundamentalismus, nach der dieser in ein Brüchigwerden der religiösen Fundamente, also dem Verfall des Glaubens, entspringt, bekommt auch hier seine Bestätigung. Ein Anstieg der Veröffentlichung antisemitischer Schriften im Nahen Osten finden wir vor allem in den 20er und 30er Jahren. Aber Nationalismus und Antisemitismus sind bereits in der Entstehungsphase miteinander verknüpft, was nur mit Umdefinieren des Antisemitismusbegriffs bestreitbar wäre. Was auch des Öfteren getan wird. Das ist möglich, weil diese Epoche in dieser Hinsicht noch gar nicht so weit untersucht worden ist. Die jüdische Minderheit in Ägypten ging es bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht schlechter oder besser als denjenigen Juden, die unter den gleichen Umständen lebten wie die Juden fast im gesamten Nahen Osten. Marokko und Jemen bildeten allerdings dann eine Ausnahme von Repression. Es war eine Art Toleranz im Bezugsrahmen von allgemeiner Diskriminierung. Wie sehr Projektion hierbei eine Rolle spielt, sieht man auch daran, dass die Juden, gleich welcher Herkunft, als westliche Emigranten wahrgenommen werden, obwohl sie über Jahrhunderte dort lebten, zum größten Teil. Dass es viele ägyptische Juden gab, die man als Ureinwohner des Landes, also als, wie man heute sagt, indigen bezeichnen muss, das wurde ignoriert. Die christlichen Minderheiten, koptische, griechische, syrische und armenische Christen, waren durchaus auch Urheber von Ritualmordanklagen, wie wir sie aus dem christlichen Mittelalter kennen. Aber dieser religiöse Antijudaismus wird auch durch einen sozialen Antisemitismus erweitert, der vor allem aus der koptischen und muslimischen Mittelklasse stammt. Der Antisemitismus war anfänglich allerdings noch keine ubiquitäre Einstellung, sondern ging zunächst mehr von einzelnen Islamisten und Nationalisten aus. Aber man findet ihn nicht etwa ausschließlich bei Christen, sondern auch bei Intellektuellen wie Rachid Rida, der zwar auch im Zusammenhang mit der in Frankreich beginnenden Dreyfus-Affäre das Verfahren gegen Dreyfus als rassistisch bezeichnete und und stellte fest, dass dies auch ägyptische Zeitungen erreicht hätte, obwohl man das hätte besser wissen können. Themen sind vor allem der arabische Nationalismus und dessen Vereinbarkeit mit dem Islam. Rieder trat ja vor allem ein für eine Vormachtstellung des Islam. Dass sich der arabische Nationalismus im Kontext des Widerstands gegen das Osmanische Reich zur Zeit der jungtürkischen Zentralisierung gegen das CUP, also Committee of Union and Progress, also ein Komitee zur Vereinigung und Fortschritt, wandte, wurde allerdings schon erwähnt. Hinzu kommen allerdings auch Vorwürfe von dessen jüdischer Unterwanderung, mit dem man die Jungtürken diskreditieren wollte. Dass man es versuchte, spricht dann allerdings auch für eine Verbreitung antisemitischer Tickets, nicht nur bei den Christen. Bei Rieder, so haben wir schon gemerkt, findet sich ein ambivalentes Verhältnis zu Juden, eine gewisse Bewunderung, vor allem wegen ihres Erhalts ihrer religiösen und kulturellen Identität durch die ganze Zeit der Diaspora hindurch und den Erhalt der hebräischen Sprache, aber er weist auch auf die vermeintliche Macht und den Einfluss in der Wirtschaft hin, also auf Vorstellungen jüdischer Macht, die auf typisch europäisch-antisemitischen Vorstellungen beruhen, denen zufolge die Juden die Finanzen Europas und die europäischen Großmächte kontrollieren würden. Allerdings findet er nicht, dass dies ein Vorwurf sei, sondern er findet, dass dies geradezu nachahmenswert für die Araber sei. Auch bei Rashid Rieder haben wir hier die Kombination aus Bewunderung und Verachtung hinsichtlich der Juden, der antisemitischen Vorstellung, der Projektion. Aber der Abwehrmechanismus der Projektion ist dann doch stärker und die Bewunderung verschwindet, vor allem angesichts der Verfolgung der Juden in Europa, die er darin begründet sieht, dass sich die Europäer diese jüdischen Eigenschaften, die er anfänglich bewunderte, nicht mehr gefallen ließen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, das auch das Ende des Osmanischen Reiches bedeutete, begann Auseinandersetzung mit den jüdischen Bewohnern Palästinas. Von da an finden wir vor allem eine negative Beurteilung der Juden als eifersüchtig, neidisch, besitzergreifend und eitel. Im Berichten über Juden in Al-Manar, also einer ägyptischen Zeitschrift, finden sich dann auch vor allem mit Koransuren begründete Verunglimpfungen von Juden. Diese Phase der Geschichte, die durchaus Parallelen im deutschen Nationalsozialismus hat, lässt sich nicht allein aus einem Import aus Europa herleiten. Der Import erklärt mehr, warum dieser Einfluss von Europa auf den arabischen Raum, dann im Dritten Reich und der Nachfolgezeit, antisemitische Tickets in Arabien mehrheitsfähig machte. Und wir erleben ja auch einen Reimport, wenn wir auf den Straßen jene antisemitischen Parolen vernehmen, die wir in den letzten Monaten verstärkt vernehmen mussten. Die historische Betrachtung, die wohl noch einiger Forschung bedarf, die hier in aller Kürze noch nicht geleistet werden kann, zeigt auf jeden Fall, dass nicht erst der Nahostkonflikt nach 1948 den Antisemitismus hervorrief, sondern bereits vorher nicht nur christliche, sondern auch zahlreiche nichtchristliche Ägypter oder Araber antisemitisch dachten, die vornehmlich aus einem nationalistischen und modernistisch-salafistischen Milieu entstammten. Diese Kombination von Umma und Nationalismus war damals neu und kann auch nicht für den gesamten Islam als Erklärung angenommen werden. Denn es ist ja eine recht widersprüchliche Identität, die da sich etabliert. Es wird also in die Umma, also die Gemeinschaft der Muslime, eine Einschränkung des Umma-Gedankens implementiert, der ja das Prinzip der Egalität aller Muslime fordert, jenseits von ethnischen Kategorien. Hier scheint mir auch eines der ursprünglichen innerislamischer Konflikte zu sein, jetziger oder vielleicht auch erst künftiger, die neueren Datums sind. Allerdings kann sich der Nationalismus bei der besonderen Position der Araber innerhalb des Islams auch auf Zitate des Propheten berufen, der ja in Arabien begann, Macht zu gewinnen. Vor allem der moderne Salafismus vertritt die Forderung nach einer innerislamischen privilegierten Stellung der Araber. Und auch im schiitischen Iran gibt es durchaus Ressentiments gegen die arabische Sprache und solcher arabischen Vormachtstellung. Wir sehen, dass der arabische Nationalismus der Religion einen anderen Stellenwert zuspricht. Der arabische und ägyptische Nationalismus beinhaltet im Gegensatz zum europäischen eine stärkere religiöse Komponente, weil dieser sich nicht gegen die Religion, sondern mit ihr etablierte. Man macht Anleihen an das identitätsstiftende Moment des Islams. Der Konternationalismus bekommt so dann doch einen stark traditionalen Bezug, der auf das islamische Erbe sich bezieht. Etwas, was im europäischen Nationalismus kaum vorhanden ist. Da gibt es natürlich bei einigen Nationalisten auch Beziehungen aufs Christentum, nicht? Oder Mussolini oder sowas. Nicht? Diese verdankt sich dem historisch zufälligen Umstand, dass die Araber eine herausragende Bedeutung in der frühen Phase des Islams zukam. Auch spielt die arabische Sprache in der islamischen Religion eine große Rolle aus Gründen der Offenbarungstheologie. Nicht? Also der Koran besteht ja aus Offenbarungen Mohammeds, die in arabischer Sprache erfolgten, nicht? Die dann seine Jünger dann aufgeschrieben haben. Er war ja Analphabet. Wir haben hier also eine ägyptisch- bzw. arabisch-islamische Gemeinschaft, die den westlichen Nationen gegenübersteht, aber auch einen weiteren innerislamischen Konflikt herrt, der sich auch mit anderen inneren Konflikten amalgamiert. Soweit erst einmal zu dem arabisch-islamischen Antisemitismus und Nationalismus, der im Kontrast zum europäischen Antisemitismus zu beleuchten ist. Die Juden werden zum absoluten Feind der Nation oder der Völker. Denn das Wir der Nationen oder Völker wird den Juden als prinzipiell allen Nationen oder Völkern entgegengesetzte konstruiert. Die Juden, das ist die absolute Nicht-Nation oder das Nicht-Volk, was allerdings angesichts des Zionismus und erst recht eines existierenden jüdischen Staates zur gänzlichen Wahnidee wird. Aus dem Antisemitismus folgt im Grunde schon von daher, dass man den Staat Israel auch loswerden muss, um den Wahn nicht allzu sehr zu verstören. Logisch ist das nun, worauf Klaus Holz, den ich mal ausnahmsweise hier zitiere, der das Folgende formulierte, denn ein Gegensatz von Judentum und dem Gattungsbegriff von Volk und Nation. Also der vorrangige Sinn dieser spezifischen antisemitischen Konstruktion ist es nicht, die Partikularität eines Volkes im Unterschied zu anderen herauszuarbeiten, sondern den Gattungsbegriff Volk-Nation anhand eines Gegenbegriffes zu konturieren. Dieser Gegenbegriff, das Judenbild, kann deshalb nicht spezifisch für die Wir-Gruppe sein. Also die Juden sind dann nicht als eine andere, sondern geradezu als eine Nicht-Nation vorgestellt, mit allen parasitären, ambivalenten Elementen, die dann dazugehören. Das steigert die Verneinung der Möglichkeit eines jüdischen Staates noch einmal im Vergleich zum deutschen Idealismus und das angesichts eines existierenden jüdischen Staates. Von hier aus ist eine Kritik an der Existenz des Staates Israel per se schon Antisemitismus. Wir hatten ja im deutschen Idealismus, darauf habe ich immer wieder hingewiesen, festgestellt, dass also den Juden die Möglichkeit einer Staatenbildung abgesprochen wird, nicht? Was, wie heißt es bei Kant, nicht? Ein Volk von Krämern, also von Händlern, nicht? Wie soll das möglich sein, nicht? Also hier haben wir schon Vorläufer dessen, was hier beim nationalen Antisemitismus, so nennt der Holz das, eine Rolle spielt. Das ist zwar eine Reduktion auf einen besonderen Aspekt, wie ich meine, es gibt auch noch andere Aspekte, die da hineinspielen, aber da ist etwas Richtiges gesehen, deswegen erlaube ich mir, das auch mal zu zitieren. Auf die Fortentwicklung dieser Situation, dieser historischen Situation, werden wir dann das nächste Mal auch nochmal eingehen, wo auf das Verhältnis des arabischen Raums zum Nationalsozialismus da eingegangen wird. Nicht? Zur Vorbereitung empfehlen sich da auch die Schriften von Matthias Künzel oder so etwas, der sich da verdient gemacht hat um Erkenntnisse.